So, how does God, how is God? Wie ist Gott? He's so much different than any human being. Er ist so anders als jedes menschliche Wesen. And this is the complex question and the difficulty that many people have. Das ist die komplexe Frage und das Problem, das viele Menschen haben. We'll always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi friends. Hallo Freunde. And again we are back. Wir sind wieder zurück. Daniel and Reinhard. Daniel und Reinhard. I was asked to talk about the justice of God. Ich wurde gebeten, über die Gerechtigkeit Gottes zu sprechen. And you know what? That's a really interesting subject. Ein wirklich interessantes Thema. I think I never did a teaching about. Ich denke, dass ich noch nie darüber gelehrt habe. Do you know, here is something that's very important to understand about the nature of God. Hier ist etwas, das sehr wichtig ist, wenn man das Wesen Gottes verstehen will. With our human way of thinking. Zuerst einmal durch unsere menschliche Denkweise. Because many of us never renewed the mind. Denn viele von uns haben noch nie ihr Denken erneuert. Renewing the mind is not what you think, it's how you think. Bei der Erneuerung des Denkens geht es nicht darum, was du denkst, sondern wie du denkst. It means to think the way God thinks. Es bedeutet, so zu denken, wie Gott denkt. God is not a human. Gott ist kein Mensch. He thinks very different. Er denkt ganz anders. So Reinhard, if God is not a human, then how can you expect me as a human to think the way God thinks? Reinhard, wenn Gott kein Mensch ist, wie kannst du dann von mir als Mensch erwarten, dass ich so denke wie Gott? Well, the Bible says that we have the mind of Christ. Die Bibel sagt, dass wir das Denken Christi haben. So as Christians, we always have to remember we are a brand new creation. Als Christen müssen wir immer bedenken, dass wir eine brandneue Schöpfung sind. We now have the capacity to actually think the way God thinks. Wir haben nun die Fähigkeit, tatsächlich so zu denken, wie Gott denkt. But we have to do this by choice. Wir müssen uns dafür entscheiden. Intentionally. Bewusst. So how does this work? Wie funktioniert das? I read anything in the Bible. Ich lese etwas in der Bibel. And I realize that that's not how I live my life. Und ich erkenne, so lebe ich nicht. At that moment I have to stop. In dem Moment muss ich anhalten. I have to say, oh my God, I don't live like that. Und ich muss sagen, oh Gott, so lebe ich nicht. Because I think completely different. Denn ich denke ganz anders. Let's talk about finances. Sprechen wir über Finanzen. Your dad or your mom raised you to always save up money for rainy days. Dein Papa oder deine Mama haben dir beigebracht, immer Geld für schlechte Zeiten zurückzulegen. And when you drive and see the people begging, don't give to them. They need to work hard to fix their own problem. Und wenn du an Bettlern vorbeifährst, dann gib ihnen nichts. Sie müssen hart arbeiten, um ihre eigenen Probleme zu lösen. Deine Eltern haben dir beigebracht, das Wichtigste im Geschäftsleben ist, kluge Entscheidungen zu treffen, damit du gutes Geld verdienst. So now you think this way. Und nun denkst du auf diese Weise. And then you suddenly open the Bible. Dann öffnest du die Bibel. Do not worry about tomorrow. No. Your Father in heaven will take care of you. Mach dir keine Sorgen um morgen, dein Vater wird für dich sorgen. So you realize, I'm actually living my life differently. Du erkennst, ich lebe mein Leben anders. So you choose to think the way God thinks and says, I'm not going to save up money for rainy days. Because when it rains, God's going to hold an umbrella over me. Du entscheidest dich, so zu denken, wie Gott denkt. Du sagst, ich werde nichts mehr für schlechte Zeiten sparen, denn wenn es regnet, wird Gott einen Schirm über mich halten. So here is what you need to do. Folgendes musst du tun. You read that, oh, you know, you've always made business for yourself. Du merkst, dass du Geschäfte immer nur für dich gemacht hast. Now you read. Und jetzt liest du. It's better to give than to receive. Es ist besser zu geben als zu empfangen. Suddenly you look at yourself. Plötzlich schaust du dich an. You say, when my company makes profit, I've always taken the profit. Du sagst, wenn mein Geschäft Gewinn macht, habe ich den Profit immer behalten. Because it's mine, it's my company. Denn er gehört mir, es ist meine Firma. But God says it's actually better to give than to receive. Gott aber sagt, es ist besser zu geben als zu empfangen. So you take your profit and you share it with your employees. Du nimmst deinen Profit und teilst ihn mit deinen Angestellten. I have a company. Ich habe eine Firma. You know, I have a company with three companies within one company. Eigentlich eine Firma, in der drei Firmen vereint sind. When my company makes profit, the profit is shared with the employees. Wenn meine Firma Gewinn macht, wird der Gewinn mit den Angestellten geteilt. And when the company doesn't make profits, und wenn die Firma keinen Gewinn macht, the employees keep getting paid and I don't. Werden die Angestellten weiterbezahlt und ich nicht. Reinhard, that's crazy. It's your company. Reinhard, das ist verrückt. Es ist deine Firma. It's not crazy. Das ist nicht verrückt. It's called renewing your mind. Man nennt das Erneuerung deines Denkens. Better to give than to take. Es ist besser zu geben als zu nehmen. See, that's what the Bible means by renewing our mind and thinking the way God thinks. Das meint die Bibel mit Erneuerung des Denkens, so zu denken, wie Gott denkt. So, how is God? Wie ist Gott? He's so much different than any human being. Er ist so anders als jedes menschliche Wesen. And this is the complex question and the difficulty that many people have. Das ist die komplexe Frage und das Problem, das viele Menschen haben. No, God is love. Gott ist Liebe. So because God is love, then you know God's not gonna punish anybody. Weil Gott Liebe ist, wird Gott niemanden bestrafen. No people. Nein, Leute. You know, it's our human thinking. Das ist unser menschliches Denken. God is love. Yes, that's his nature. Of course it is. Gott ist Liebe. Ja, das ist sein Wesen, selbstverständlich. But you know, we don't think in this singular one-line way. Aber wir dürfen nicht so eindimensional denken. Because God also is justice. Denn Gott ist auch Gerechtigkeit. The Bible says the foundation of his throne are righteousness and justice. Die Bibel sagt, Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfesten deines Throns. If God would not be just, he would actually not be love. Wenn Gott nicht gerecht wäre, wäre er auch nicht Liebe. Think about it. Überleg dir das. You know, if I don't treat Daniel just, that also means I don't love him. Wenn ich Daniel nicht gerecht behandle, liebe ich ihn auch nicht. God, you know, this is such a wrong question that people have had. Das ist so eine falsche Frage, die viele Leute stellen. If God is love, how can he send people to hell? Wenn Gott Liebe ist, wie kann er dann Menschen in die Hölle schicken? My friend Mike Sullivan, who was the right hand of Mike Bickle for many years. Mein Freund Mike Sullivan, der viele Jahre lang die rechte Hand von Mike Bickle war. I remember he said to me. Sagte zu mir. He said, you know, it is the wrong question to ask if God is love, why can he send people to hell? Das ist die falsche Frage. Wenn Gott Liebe ist, wie kann er Menschen dann in die Hölle schicken? The right question is, if God is just, how can he let anybody into heaven? Die richtige Frage ist, wenn Gott gerecht ist, wie kann er dann irgendjemand in den Himmel lassen? So think about it. Überleg dir das. God is just, we have sinned, sorry, you can't go to heaven. Gott ist gerecht, wir haben gesündigt, sorry, du kannst nicht in den Himmel gehen. Oh, but I love you, come on in. Aber ich liebe dich, komm herein. Do you know what? Weißt du was? There is so much injustice in the world and in the Christian world. And people don't put it right. Es ist so viel Ungerechtigkeit in der Welt und der christlichen Welt und die Leute stellen das nicht richtig. And yet they don't understand that God is a God of justice. Und dennoch begreifen sie nicht, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. God must position himself on the side of justice. Liebe muss sich auf die Seite von Gerechtigkeit stellen. God in his justice, he had to punish sin. Gott in seiner Gerechtigkeit musste Sünde bestrafen. He had to choose to punish you for to punish Jesus. Er musste sich entscheiden, ob er dich oder Jesus dafür bestraft. But sin must be punished. Aber Sünde muss bestraft werden. Because otherwise God would not be just anymore. Denn sonst wäre Gott nicht mehr gerecht. You know, and this is something that many Christians have not understood, the nature of God as far as justice. Und das haben viele Christen nicht verstanden, weil Gottes Wesen Gerechtigkeit ist. In the intolerant injustice. Kann er Ungerechtigkeit nicht tolerieren. Minimum salary is an injustice. Der Mindestlohn ist eine Ungerechtigkeit. It's a gross social injustice. Eine krasse soziale Ungerechtigkeit. You really think it pleases God when you have 3 luxury cars, 5 houses and your employees work on minimum salary? Denkst du, dass es Gott gefällt, wenn du 3 Luxuswagen und 5 Häuser hast und deine Angestellten arbeiten für den Mindestlohn? It's an injustice. Das ist eine Ungerechtigkeit. The 3 luxury cars and the houses and the vacation, that's not the problem. Die 3 Luxuswagen, die Häuser und die Urlaube sind nicht das Problem. It's not also the problem that you as the owner of the company has more than others. So that's also not the problem. Es ist auch kein Problem, dass du als Eigentümer der Firma mehr als die anderen hast. The problem is that people are treated unjustly to make ourselves well. Das Problem ist, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, damit es uns gut geht. Listen, when our company or the ministry, where there are things that really urgently need to be resolved. Wenn es in unserer Firma oder unserem Dienst Dinge gibt, die dringend gelöst werden müssen. I pay the salary of a lot of people to help us do everything God wants us to do. Ich bezahle das Gehalt von vielen Menschen, um all das zu tun, was Gott von uns möchte. The first one who will work harder than anybody else will be me. Der Erste, der härter arbeitet als alle anderen, werde ich sein. You know why? Weißt du warum? It's an injustice to make him work harder than me. Weil es ungerecht ist, wenn er härter arbeiten muss als ich. Injustice is something that God does not like. Study the whole Bible. Ungerechtigkeit ist etwas, das Gott nicht gefällt. Studiere die ganze Bibel. Over and over again, God rises up against injustice. Immer wieder steht Gott gegen Ungerechtigkeit auf. What does the church do? Was macht die Gemeinde? The church ignores injustice. Die Gemeinde ignoriert Ungerechtigkeit. Christians ignore injustice. Christen ignorieren Ungerechtigkeit. Christians treat another badly and say, well, just get over it. Christen behandeln den anderen schlecht und sagen, komm drüber weg. No, get over it, nothing. Nein, du musst nicht drüber wegkommen. I sin against my brother, I have to go to my brother and say, can you please forgive me? Sündig ich gegen meinen Bruder, muss ich zu ihm gehen und sagen, kannst du mir bitte vergeben? It's okay. Christen sagen immer, ach, das ist okay. It's not okay, people. Sin is an injustice. Es ist nicht okay. Sünde ist eine Ungerechtigkeit. I was trying to help a couple, married couple through a situation of adultery. Ich versuchte, einem verheirateten Paar bei einer Ehebruchsgeschichte zu helfen. And the husband was a pastor. Der Mann, der Pastor war, sagte zu seiner Frau, die Bibel lehrt ganz klar, dass du mir vergeben musst. Jesus, I almost forgot the new covenant and killed the guy. Ich habe fast den neuen Bund vergessen und den Mann umgebracht. I said, don't you understand that you committed an injustice against your wife? Ich sagte, verstehst du nicht, dass du eine Ungerechtigkeit gegenüber deiner Frau begangen hast? You are not coming here demanding anything. You are coming here fixing your injustice. Du kannst nicht irgendetwas einfordern. Du musst deine Ungerechtigkeit beheben. You're coming and saying, I have committed a gross injustice. Would you, could you be merciful and gracious enough to please give me another chance? Du musst sagen, ich habe eine schlimme Ungerechtigkeit begangen. Kannst du bitte gnädig und barmherzig sein und mir eine neue Chance geben? Biblically speaking, she has now the right to send you away and divorce you. Biblisch gesprochen hat sie das Recht, dich wegzuschicken und sich scheiden zu lassen. You broke the covenant, committed an injustice. Du hast den Bund gebrochen und eine Ungerechtigkeit begangen. When we commit an injustice, it's no point saying it's okay. Wenn wir eine Ungerechtigkeit begehen, ist es nicht möglich zu sagen, das ist schon okay. Justice needs to be fixed. Die Ungerechtigkeit muss behoben werden. How do you do that? Wie macht man das? Here's my phone. Hier ist mein Handy. You can control anything you want. Du kannst alles kontrollieren, was du willst. Any conversation. Jede Unterhaltung. I'm not going to go anywhere until you, unless you know exactly where I am. Ich gehe nirgends hin, wenn du nicht genau weißt, wo ich bin. I've acted unjustly towards you. Ich bin ungerecht zu dir gewesen. I earn my trust back again from you. Und ich werde dein Vertrauen wieder verdienen. There is so much injustice among Christians and we ignore it. Es gibt so viel Ungerechtigkeit unter Christen und wir ignorieren sie. Treat the people who they lead unjustly and they say, well, I'm the leader, just admit. Leiter behandeln die Menschen, die sie leiten, ungerecht und sie sagen, tja, ich bin der Leiter, ordne dich einfach unter. People who are led rebel against the other the leaders and talk bad about them and think, well, they treated me bad. Menschen, die geleitet werden, rebellieren gegen ihre Leiter und sprechen schlecht über sie und sagen, na ja, sie behandeln mich ungerecht. You know, at our school of the prophetic and the supernatural. In der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Establish an atmosphere of justice. Etablieren wir eine Atmosphäre der Gerechtigkeit. I treat people with honor because it would be unjust not to do so. Ich behandle Menschen mit Ehre, denn es wäre ungerecht, das nicht zu tun. Something in the heart of God that does not like injustice. Es gibt etwas im Herzen Gottes, das Ungerechtigkeit nicht mag. Justice in no form and in no way. Ungerechtigkeit in jeglicher Form und auf jegliche Weise. Do you know what I did yesterday? Weißt du, was ich gestern getan habe? Actually, today. Eigentlich heute. I talked to Debbie. Ich habe mit Debbie gesprochen. A whole bunch of money away to somebody who works for me. Ich gab jemanden, der für mich arbeitet, sehr viel Geld. And you know, and Debbie said to me, just if you feel you want to do that, just do it. Debbie sagte, wenn du empfindest, dass du das tun sollst, dann tu es einfach. I said to her, do you know what is my main motive in doing it? Ich sagte, weißt du, was mein Hauptmotiv dabei ist? The injustice. Die Ungerechtigkeit. I have everything I need. Ich habe alles, was ich brauche. And this person who works for me. Und diese Person, die für mich arbeitet, lives in such a simple way and can't afford this thing. Lebt so einfach und kann sich das nicht leisten. It's an injustice. Das ist eine Ungerechtigkeit. I can't go to bed and sleep well. Ich kann so nicht gut schlafen. You know, I don't. It's not that I don't feel I don't deserve nice things. Ich denke nicht, dass ich keine schönen Dinge verdiene. I understand. God is my provider. He takes care of me. But I understand all of these things. Gott ist mein Versorger. Er kümmert sich um mich. Ich verstehe all die Dinge. These people is something that God hates. Gott hasst Ungerechtigkeit. I wish we could do a whole series about this. Ich wünschte, wir könnten eine ganze Serie machen. James said. Jakobus sagte. Do not do this. Tu das nicht. That you withhold the wages of the people who work. Dass du den Lohn der Arbeiter zurückhältst. It's a sin that cries to heaven. Das ist eine Sünde, die zum Himmel schreit. James says this. Jakobus sagte auch. Nicely dressed man comes into the room. Ein gut gekleideter Mann kommt in den Raum. You said, sit here in the front. Du sagst, setz dich hier vorne hin. And then the poor guy comes, you sit in the back. Dann kommt der Arme und du sagst, du sitzt da hinten. James, don't do Jakobus that. Sagt, tu das nicht. Paul said, Paulus sagte, you come together, don't you all eat and ignore the brother who has nothing? Don't you know you sin against the body of Christ? Wenn ihr zusammenkommt, esst nicht und ignoriert den Bruder, der nichts hat. Wisst ihr nicht, dass ihr gegen den Leib Christi sündigt? Ich könnte dir überall in der Bibel zeigen, dass Gott gegen Ungerechtigkeit ist. Let's be people who bring justice. Lasst uns Menschen sein, die Gerechtigkeit bringen. Let's be people who live justice. Lasst uns Menschen sein, die Gerechtigkeit leben. Let's be people who, if we commit injustice, we ask forgiveness. Lasst uns Menschen sein, die, wenn sie Ungerechtigkeit begehen, um Vergebung bitten. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Klick a like, wenn das der Fall Grab ist. Abonniere unseren Kanal. Share it with a friend. Teile es mit deinen Freunden. Thank you. Danke.